Hallihallo und herzlich willkommen zur einer weiteren Folge der Wechseltoni. An meiner Seite heute sehr einsam auf dem Bild, der Ludwig. Hallo Ludwig. Hallo und Servus zusammen. Ja, der Adrian hat sich diesmal Urlaub genommen, deswegen ist er jetzt mal schön in New York. Und bevor wir in diese launige Folge einsteigen, möchte ich mal ganz kurz diese Chance ergreifen und erzählen, dass das jetzt alles gerade ein bisschen doof bei uns läuft. Und zwar, da können wir auch ehrlich gesagt nichts dafür, denn wir haben gerade Serverprobleme, und wir kriegen keine Folge hoch. Und die eine Folge haben wir schon in der Pipeline und die wartet die ganze Zeit, um online gestellt zu werden. Deswegen wartet ihr jetzt gerade so ein bisschen. Aber wir nehmen jetzt diese Folge davor auf. Der Quatsch danach auf, aber die wird davor ausgestrahlt, damit ihr Bescheid wisst, dass jetzt zwei Folgen hintereinander kommen. Jetzt habt ihr doppelten Vergnügen, unsere Stimmen zu lauschen. Bei der anderen Folge ist also Adrian dabei. Es wird vielleicht ein bisschen also ein bisschen Verwirrung stiften, da wir auf den Trail Dorado, den der Ludwig jetzt gelaufen ist, den wir auch heute zu sprechen kommen, dort noch erwähnen, dass er das macht, aber das sollte ja dann wohl selbsterklärend sein, oder? Genau, also das ist jetzt die kleine Herausforderung für euch. Also wir springen dann einmal in der Zeit zurück, aber eigentlich sind wir schon viel weiter und naja, so ein bisschen ein kleines Mindgame für euch haben wir da vorbereitet, unfreiwilligerweise, weil wir können wirklich nichts dafür, aber sorry trotzdem an dieser Stelle. Also ein Bruch im, wie nennt man das, Ort-Zeit-Kontinuum, ich weiß es nicht. Ich bin kein Naturwissenschaftler, Gott sei Dank. Das ist nicht schlimm. Wir sind einmal durchs schwarze Loch und erklären euch, wieso jetzt die eine Folge vor der Genau. anderen kommt. Aber mir persönlich war das sehr wichtig, jetzt die Folge vorher rauszubringen, damit ihr Bescheid wisst, warum jetzt auf einmal zwei auf einmal sind. Und ja, ihr könnt das jetzt komplett durchhören. Ich gehe mal davon aus, ungefähr 2 Stunden Spaß. Wenn ihr es in Von einfacher Geschwindigkeit abhört, natürlich, was glaube ich keiner mehr tut. Also insofern, vielleicht bis mal in einer guten schauen. Stunde. Vielleicht können sich ja die Leute melden, die sich in einer, genau, die sich noch in einer oder 0,5er Oh, das ist aber Speedgeschwindigkeit. mühselig. Ja, aber dann Ja. weiß ja, muss man halt, dann genießt man unsere Stimmen einfach mehr. Ja, aber ich glaube, dann wird man müde. Also wenn man uns in 0,5 abspielt, dann glaube ich, schläft man ein beim Laufen, Kochen, wo auch immer man uns hört. Beim Kochen. Ja. Ja, ist auch immer sehr launig, sehr, sehr herausfinden, wann bei welcher Situation Leute Ja. uns hören. Also ich habe eine feste Podcast höre ich ja auch mal. Also ich habe meiste, die höre ich wirklich nur beim Sport. Und wenn jetzt momentan so ein bisschen bei mir, ja, ich hier zum Sport komme, dann hängen die auch so ein bisschen. Da habe ich jetzt schon 7 Folgen nicht gehört. Ja. Und manchmal denke ich mir, entweder ich sage, mach alle als ungespielt und mir ist dann halt auch egal, weil das meistens Sportpodcasts sind und die aktuell, also themenbezogen sind. Oder ich höre die echt dann nach, wenn ich mal wieder eine Zeit lang Sport mache. Das ist Ja, immer so. also ich höre schon alles immer sozusagen in allen möglichen Situationen. Aber natürlich die schlimmsten Podcasts sind halt die tagesaktuell sind. Da habe ich schon auch ein paar Nachrichten-Podcasts und so oder Politik-Podcasts. Die muss man natürlich gleich hören und das bringt einen dann schon so ein bisschen in die Bredouille, weil wenn ich die irgendwie 2 Tage später höre oder so, dann ist es nicht mehr aktuell genug. Und das ist ja auch der Reiz teilweise von den ganzen Nachrichten-Podcasts, dass die halt wirklich inzwischen so hochaktuell fast schon live sind. Und dann macht es natürlich auch nur Spaß, wenn man das direkt dann hört nach Release. Also insofern, ja, hat man so einen gewissen Hördruck, aber ja, ist halt so bei dieser Fülle an Angebot, was es da gibt. Das stimmt. Es gibt sehr, sehr viele. Ich habe aber auch schon einige jetzt nach hinten verbannt und ich höre dann eher dann die nach Gusto, aber ich habe wirklich ein paar Stamm-Podcasts, weil ich einfach sage, ja, manche machen mal so ein bisschen schlecht Laune, so weißt du. Ich weiß nicht, mich würde auch mal interessieren, wie es bei uns ist, aber bei manchen, da nerven mich gewisse Sachen von anderen. Ja, wie zum Beispiel viele Elms, wie ich jetzt gerade gemacht habe, aber auch andere Ticks, die Leute dann haben. Und wenn man jetzt viele, die jetzt vielleicht auch gute Themen haben, hintereinander hört, so 2, 3 Mal, dann merkst du das auch sehr extrem, vor allem wenn sie sehr lange gehen, wie 2 Stunden Podcast oder so, dann merkt man das extrem und dann kann man manchmal auch gar nicht mehr weghören. Ich habe sogar schon einen Podcast, den ich eigentlich sehr gut fand, entfolgt. Weil die Hostin hatte immer, es ging jetzt um Serien, Filme und Serien und ich dachte immer Bars, weißt du, der Aha, Bars, oh, ich habe das so gehasst, wenn die das gesagt haben, habe ich einfach ja. weggemacht, das war echt, ja. Ich hatte Ja. einen anderen Podcast, wo ich auch einen irgendwann gefressen habe, den Typen, das war sein ja, privater Podcast und dann hat er zu einem anderen Podcast gewechselt, den ich sehr gerne gehört habe. Das ist Trailer-Schnack. Und dann habt ihr ihn weggemacht. Ich konnte ihn nicht mehr ertragen. Ja, dann hat er mir sozusagen den Podcast kaputt gemacht. Aber gut, das Naja, ist immer, aber das man ist kann sich halt nicht wie das eine. Gusto. Das ist wie manchmal in einer Beziehung oder auch in der Freundschaft, wenn man sich halt dann zu oft hört und zu nah ist, weil ich mein Podcast ist ja so ziemlich das intimste Hörverhältnis, was es gibt, dann geht man sich halt irgendwann auf die Nerven. Also ich habe schon so ein paar Podcasts gehört, wo ich dann wirklich, also die ich neu entdeckt hatte sozusagen und dann einfach die 50 Folgen am Stück mehr durchgehört habe, mehr oder weniger. Also wirklich über mehrere Tage nur diesen Podcast so mehr oder weniger gehört. Und da ging es dann ganz gut, aber bei manchen Podcasts denke ich mir, wenn ich mir dann so 3, 4 Folgen in Folge anhöre, da regt es mich dann schon so ein bisschen auf, ja. Also dann wird es einfach zu viel des Guten, dann kannst du die Stimme irgendwann immer hören. Also es kommt immer natürlich drauf an. Und was ich auch gemerkt habe bei mir, und das ist vielleicht fast schon ein bisschen, wie soll ich sagen, unverschämt, aber was ich gar nicht mehr so wirklich hören kann, ist, wenn die Tonqualität so telefonartig ist. Also, weißt du, was ich meine? Also früher war das gerade so bei amerikanischen Trail-Podcasts, das ist immer noch so, wenn die Gesprächspartner über eine gefühlt Telefonleitung zugeschaltet sind, wie man das früher bei Fußballübertragungen immer hatte, und man es ganz schlecht verstehen kann. Und da liegt es natürlich schon daran, dass ich das ja wirklich in erhöhter Geschwindigkeit höre und irgendwann versteht man da aber gar nichts mehr und das nervt mich dann, was glaube ich auch ein bisschen daran liegt, dass wir halt heutzutage so hochwertig produzierte Podcasts hören und haben, an die wir natürlich uns auch gewöhnen, dass dann so ein, ich sage jetzt mal, Selfmade-Podcast, was wir ja letztendlich auch noch so ein bisschen sind, ich hoffe, die Qualität ist nicht zu schlecht, dass man die nicht mehr so hören kann, ja. Also ich finde unsere Qualität eigentlich relativ gut. Also ich muss sagen, mir ist dummerweise mein Mikro kaputt gegangen irgendwann mal und ich habe das jetzt auch noch nicht ersetzt und ich versuche mal irgendwie einen Weg zu finden, das jetzt zu machen. Müssen wir eigentlich mal ein neues kaufen, jetzt wo wir auch wieder mal ein bisschen, ich meine, zu der Zeit hatte ich jetzt auch nicht so viele Podcasts rausgebracht. Da hat das ja noch gereicht, dass ich hier mit Kopfhörern aufnehme. Jetzt müssen wir mal langsam mal wieder was überlegen, weil wir wirklich regelmäßiger dranbleiben, weil den Braten hat du, glaube ich, auch noch kein Zuhörer und Zuhörerin getraut, dass wir jetzt wieder öfter sind. Und ich selber ja auch nicht, dass wir dann immer wieder kommen und jetzt. Aber wir sind immer noch da, von daher lohnt sich Eben. vielleicht mal wieder ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ja, wir müssen uns auch weiterentwickeln. Na klar. Du hast ja auch wieder einzugelegt, weil bei der ersten Aufnahme war ein bisschen Ja. Katastrophe für mich, aber kannst du jetzt auch nicht dafür. Ja, ich weiß, aber ich habe jetzt auch kein super hochwertiges Mikrofon. Ich habe auch gehört, dass meine Tonspur manchmal so ein bisschen dumpf klingt sozusagen. Also wie gesagt, ich hoffe, das regt jetzt keinen zu sehr auf. Ich denke aber, dass ich jetzt einigermaßen im Griff habe. Ja, wie gesagt, man wird verwöhnt. Es gibt einfach wahnsinnig viele, wahnsinnig gute Podcasts, was ja auch eine schöne Entwicklung ist. Aber nichtsdestotrotz macht es natürlich dann, macht es für die Hobby-Podcasts, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, natürlich dann umso schwieriger. Ja, also wir sind ja auch eher so das Aussterbende, die aussterbende Rasse beim Podcast, weil wir einfach auch so ein bisschen, ja, also entweder wir haben keinen bekannten Personen im Hintergrund oder wir sind nicht so lang dabei, dass wir eine der ersten waren, die gehört worden sind. Und da stagniert man auch so ein bisschen. Also ich meine ganz ehrlich, mal so freie Schnauze gesprochen, also ich schon Ewigkeiten nicht mehr nach irgendwelchen Zuhörerzahlen oder so geguckt. Das interessiert mich auch eigentlich gar nicht mehr, weil wir machen das so und ich habe Kontakt mit einigen, die das hören und allein für die reicht mir das schon. Ne? Wenn es nur die, keine Ahnung, fünf, sagen wir mal, 10 Leute sind, die es hören und die es gerne hören, dann mache ich es einfach auch weiter, weil genau dafür machen wir es mal. Also wenn es Leute gibt, die es gerne hören und dranbleiben, dann genau, dann macht man das eigentlich auch ganz gerne. Aber man sieht es ja halt auch bei uns auf dem Instagram-Account, wie viele das ungefähr sind, die ja da, also ich denke, da wird keiner da sein, der jetzt unser Instagram-Kanal folgt, aber nicht unseren Podcast hört. Ja gut, unser Instagram-Kanal ist ja auch wirklich tot, muss man leider sagen. Das müssen wir auch Also immer das wieder jetzt nicht. überdenken. Ja, aber zumindest nicht so aktiv wie unser Podcast. Die Zahlen, ja klar, das ist natürlich für uns jetzt auch nicht ganz so relevant. Was ich allerdings schon immer schön finde und das freut mich dann schon immer ganz besonders, wenn man halt ein Feedback bekommt. Also über Instagram natürlich bei mir hauptsächlich, weil das ist halt mein meistbespielter Kanal. Und wenn da mal jemand schreibt, auch wenn es kritisch ist oder wenn jemand irgendwie eine Frage hat oder natürlich besonders Lob, da freut man sich dann schon. Und ich habe auch bei Spotify gesehen, unsere Sternebewertung ist ja auch gar nicht so schlecht. Also insofern ganz so dramatisch schlimm, glaube ich, sind wir nicht. Vielleicht liegt es aber auch einfach am extrem guten Inhalt und weniger an der technischen Genau. Ausstattung. Ja, ich glaube, wir machen schon eigentlich ganz gute Inhalte. Also wir haben auch ganz gute Themen. Ja, also wir sind, also ich sag mal so, können wir vielleicht mal so ein bisschen gleich mal überleiten, weil wir merken, heute reden wir ein bisschen freie Schnauze. Ich habe jetzt nämlich gemerkt, es gibt, also gerade so im Film- und Serienbereich gibt es immer zwei Arten von Podcasts. Ja? Es gibt halt diejenigen, die wirklich das bedienen, was gerade aktuell angesagt ist, ja. Und es gibt die ja eigentlich fast alles machen, was von Netflix immer kommt. Ja, also, wenn irgendwas auf Netflix ist, jetzt habe ich letztens drei Podcasts gehabt, die hier wie müssten wir es Mahomes, von dem Wrestler, der die WWE da geleitet hat. Da gab es das auf Netflix ein Doku, die habe ich hier gesehen. Ich habe drei Podcasts dazu bekommen. Ich meine, der Inhalt ist Inhalt, da wird sich jetzt nicht viel ändern. So was, also da musst du schon entweder sehr kreativ sein, was anderes zu machen als andere, aber eigentlich, wenn ich die alle drei anhöre, dann kriege ich immer dasselbe. Also das ist dann halt, und jetzt mal vielleicht so privat gesprochen, habe ich jetzt letztens mit meiner Frau eine Serie geguckt, die ich richtig gut fand. Ne? Meine Frau jetzt nicht so, aber ich fand die eigentlich ganz cool. War We Own the City. Das ist, da geht es um so einen Drogen, da geht es um eine Polizei Special Unit, die so Guns and Drugs so sozusagen von der Straße holt, und die haben sich dann halt sozusagen selber bedient, also in Baltimore, die haben dann die Leute sozusagen ausgeraubt, die haben dann die Drogen selber vertickt und nur einen Teil abgegeben und sowas. Und das ist eine wahre Begebenheit, und ich fand das eigentlich ganz cool. Und such dir mal nach sowas in meinem Podcast, kriegst du halt gar nicht. Dann kriegst du halt hier dein The Boys, und kriegst du halt hier dein, keine Ahnung, Ted Lasso oder ja, was du halt willst. So, Game of Thrones, jetzt Herr der Ringe, kriegst du immer dasselbe von allen Podcasts, die Serien für machen. Ja, also ich finde, und da muss ich mal nochmal zu die Brücke zurückschlagen, wo wir jetzt gerade herkamen. Ich finde, da machen wir schon ganz gute Themen eigentlich, weil wir halt auch Ja. drei verschiedene Persönlichkeiten haben, die auch verschiedene Interessen haben. Also. Klar, auf jeden Fall. Also ich meine, klar, wir sind ein Ausdauersport-Podcast und da gibt es auch ganz, ganz viele wie Sand am Meer, aber nichtsdestotrotz, jeder Podcast ist dann so ein bisschen eigen und steht für sich. Eben aufgrund der Tatsache, dass es natürlich immer auch Menschen sind, die dahinter sind, die unterschiedlich sind, die Stimmen sind anders, die Ansätze sind anders und so weiter. Also ich meine, das ist ja das Schöne an dem Medium Podcast. Wie wir es gerade gesagt haben, es ist halt ein sehr, sehr, ja, intimes Verhältnis, weil du dich halt einfach direkt ins Ohr der Zuhörerinnen und Zuhörer stiehlst und in jeder möglichen, in allen möglichen Lebenssituationen ja letztendlich Begleiter bist. Und das ist ja auch das Witzige dabei, da erzähle ich jetzt auch keine Neuigkeit, aber ich habe ja teilweise wirklich Podcasts oder das ist dann halt so, dass man denkt, man kennt die Leute halt auch, die man da hört, ja, dass man sich einfach denkt, ja, ich weiß so viel über die Personen jetzt, die da Hosts sind. Ich kenne die halt, und wenn ich da jetzt eine neue Folge höre, dann ist es, als ob mich da jemand anrufen würde und halt einfach so die neuesten Neuigkeiten mit mir austauscht oder mir erzählt. Und das ist halt, glaube ich, das Schöne dran an der ganzen Geschichte Podcast. Und was vielleicht auch mal so nochmal ein bisschen Unterschied zum Hörbuch ist oder zum Hörspiel, weil da, glaube ich, hat man schon präsenter, dass einem da jetzt jemand eine fiktive Geschichte erzählt. Das ist halt so eine Art, ja, fast schon Filmerlebnis. Und der Podcast ist halt, glaube ich, schon eher so, da hat man eher das Gefühl, man ist Teil des Gesprächs und kann sich dann sozusagen auch mit eine Meinung bilden und im Kopf sozusagen mitdiskutieren. Also ich habe es ganz oft die Situation beim Laufen oder so, dass ich dann halt wirklich einfach nicke, plötzlich zum Nicken anfange oder Kopfschütteln oder einfach Nein oder Ja oder irgendwas, ja, Oder ganz genau so ist losschreie, es das sage. heißt so. Oder so, genau. Also es passiert schon und das ist, glaube ich, auch das Schöne dran. Also insofern ja. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast. Das ist ja das Schöne, dass es im Prinzip zu jedem Thema, vielleicht zu manchen noch nicht, aber zu jedem, sage ich mal, populäreren Thema auch den passenden Podcast gibt und jede Nische da im Prinzip auch bedient werden kann. Also Ja klar, insofern. wenn du so Richtung, was gerade angesagt ist und populär ist, dann kriegst du auf jeden Fall Podcast, gell? Aber Ja, wenn du jetzt ein genau. bisschen, wenn du jetzt ein bisschen in einer gewissen Nische bist, dann hast du vielleicht Glück, dass du jetzt gewisse Leute hast, die das auch vielleicht das Hobby machen und das dann halt zum Podcast gemacht haben. Oder ja, du guckst ein bisschen in die Röhre. Also ich kann da so ein bisschen aus meinem privaten Umfeld mal berichten. Und dann kommen wir auch schon zu dem ersten Thema, das ich dir auch geschrieben habe. Und zwar habe ich eine Ach, sehr jetzt kommt erst das erste Thema. Jetzt kommt jetzt das Thema, was wir vorher schon mal hin und her geschrieben haben. Ja. Ich habe dir geschrieben, ich hab eine Serie geschaut. Ich bin leider nicht fertig geworden. Mir fehlen noch drei Folgen. Nichtsdestotrotz, soweit ich weiß, ist sie abgeschlossen. Und zwar heißt Wu-Tang in American Saga. Die läuft auf Disney. Und ja, hast du irgendwelche Berührungspunkte mit Wu-Tang Clan? Also ein Wu-Tang Clan, ja, nicht so wirklich. Also ich habe die damals auch gar nicht so sehr gehört. Ich habe viel Hip-Hop gehört damals, aber leider Künstler, die man heute, glaube ich, fast nicht mehr hören darf. Da hätten wir schon wieder ein neues Thema, aber Ja, gut, darüber, glaube ich, wollen wir. Da gibt es auch genug Podcasts über P. Diddy und Co. Also eher die Richtung habe ich gehört. Wu-Tang Clan, ehrlich gesagt, da habe ich nicht so wirklich viel Berührungspunkte gehabt, nee. Warum aber auch immer, ich weiß es gar nicht. Hat mir, glaube ich, einfach stilistisch nicht so gefallen. Ja, ich sag mal so, ich finde das, ich, also ich habe dir geschrieben, das bringt mich halt meine Jugend zurück, also wirklich, wo ich hätte es auch quasi geskippt. Ich bin ja auch nicht so derjenige, der jetzt hier, keine Ahnung, den ganzen Tag Musik hört oder sowas. Ich bin da wirklich so, das ist schon eine Ausnahme, dass ich dann halt mal Musik höre. Weil ich meistens ja entweder, wie gesagt, mittlerweile auch ein bisschen Hörbücher mir angeschafft habe, ein paar, die ich noch gerne mal hören wollte. Aber meistens halt trotzdem mal meinen Podcast und so, da spielt halt Musik nicht so eine wichtige Rolle für mich, obwohl ich halt schon ganz gerne auch auf Konzerte gehe, auch mal Musik höre, aber da muss ich schon wirklich in der Stimmung sein. Und das ist halt nicht so oft. Aber ich höre schon Musik, so ist es nicht. Aber ich höre jetzt auch kein Radio oder sowas, das gar nicht. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass das bei mir damals in der Schule, so in sechste Klasse oder sowas war das, meine ich, da kam ich dann vom anderen Kollegen, von einem Schulfreund, kam ich dann in Berührung, dass er das gehört hat, und ich fand es eigentlich ganz cool, weil so war das da halt damals. Bist du jetzt hinterher gegangen und hast du mir irgendwas rausgezogen, sondern du hast es halt von anderen Leuten mitbekommen, weil entweder hast du es mitbekommen oder hast du es nicht mitbekommen, oder es war halt angesagt, aber dann hat man sich das so ein bisschen rumgereicht. Das fand ich, und da musste ich halt letztens auch wieder drüber nachdenken, wie das halt damals war, wie ich die kennengelernt habe. Und meins war, glaube ich, 97, war das, glaube ich, Wu-Tang Forever war das. Die Platte, die habe ich mir jetzt auch die Tage immer wieder mal reingezogen, weil die Serie hat eins geschafft, und das ist mir meine Leidenschaft wieder so ein bisschen für diese Musik, also sich das nochmal anzuhören. Und ich habe wirklich, weil die haben ja gemeinsame Platte rausgebracht, die haben ja Einzel-Solo-Platten rausgebracht, und ich habe die mal einfach querbeet immer was reingezogen. Und ich fand es echt wieder mal ganz cool, das mal zu machen. Und die Serie, immer wenn ich die weiterschaue, bin ich am nächsten Tag, ich weiß, wenn ich die Serie schaue, bin ich am nächsten Tag am Mutigen, klar, irgendwas am Hören. Und das fand ich schon ganz cool. Die erste Staffel habe ich, muss ich sagen, ich glaube, ungelogen, vor 3 Jahren für mich entdeckt. Das war damals noch hier bei einem Handyanbieter über der Streaming-Plattform. Handyanbieter, Also nicht Nokia Handyanbieter, Stream. sondern, nein, nicht Handyanbieter, das ist falsch, sondern Netzanbieter. Ja, Mein Gott, Magenta TV halt. Ja. Ich habe mich schon so Wir müssen es ja ausgedrückt, dass sagen, ich wir kriegen ja eh selber. kein Geld dafür, wie wir Genau, vorher also festgestellt haben. wir hatten damals, keine Ahnung warum, Magenta TV. Ich glaube, ich habe es meiner Frau geschenkt, weil die gerne hier, wie heißt, Handmaid's Tale gehuckt hat. Und da habe ich dir das mal für einen Monat geschenkt, und dann habe ich das selber für mich entdeckt und habe die erste schon geguckt. Und die zweite kam die ganze Zeit nicht wirklich. Irgendwann war alles bei Disney dann zur Verfügung, keine Ahnung, so vom Jahr oder so. Und ich habe die erste Folge geguckt, und die hat mich irgendwie nicht mehr reinbekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so, ich gucke auch ungern Serien, wo ich weiß, es geht weiter, aber erst, keine Ahnung, 2026 oder sowas oder 25, bis ich dann, da komme ich einfach nicht mehr rein so richtig. Das nervt mich immer so ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich die erste Folge geguckt, und irgendwie bin ich nicht in der Stimmung. Das merkt man auch, weil du musst schon die Musik auch, glaube ich, mögen. Also ich glaube, wenn du sagst, du hast früher Hip-Hop gehört, wirst du es auch mögen. Weil die ersten oder das erste Album habe ich auch nie gehört. Das habe ich erst jetzt hier kennengelernt durch, also in der ersten Staffel, kann ich mal sagen, geht halt eher wie der ihre Jugend war, wie die so ein bisschen zusammenkam. In der zweiten geht es dann eher so, dann sind sie richtig zusammen und fangen dann auch mal an, die Musik zu machen. Jetzt bin ich in der dritten, und soweit ich weiß, hört es mit der dritten auch auf. Ja, also das ist auch abgeschlossen, soweit ich weiß. Da geht halt um diese Jahre, wo die richtig, richtig groß waren. Und ja, da fand, also, und irgendwann habe ich, so jetzt bist du richtig wieder in der Stimmung. Ich habe richtig Bock, das zu gucken, und dann war ich drinne, und ich habe das jetzt durchgesucht die letzten 2 Wochen, und ich bin wirklich. Ich komme wirklich, ich muss sagen, durch mein momentanes privates Leben komme ich halt nicht so viel zu irgendwas, was so mit Hinsetzen und Ruhe. Also wirklich, ich bin ja so, habe eher hier familiäre Verpflichtungen, und ja, dann, wenn man sich wieder mal hinsetzt und Zeit nimmt für etwas, das einen persönlich, also meine Frau guckt das gar nicht, ich will das, was guckt der, ob der überhaupt interessiert, aber ich gucke das dann für mich persönlich, und die Zeit zu finden, dass man jetzt nicht gemeinsam was guckt oder sowas, das ist dann noch seltener. Also das ist wirklich, wo ich sagst, also da hatte ich mal Glück gehabt, die Zeit jetzt zu nutzen und das zu gucken. Und ich habe auch Adrian das schon empfohlen, und soweit ich weiß, hat er jetzt auch schon die erste Staffel durchgeguckt. Mal gucken, als wenn er wieder zurückkommt, hat er wahrscheinlich auch schon durchgewünscht. Mal gespannt, was der dazu sagt. Hat er Aber jetzt ey, ich Urlaub, bin. also hat er Zeit. Genau, jetzt hat er Urlaub, jetzt kann er mal ein bisschen gucken. Ich meine, der war auch vorher krank, ja. Also war jetzt hier bei unserer letzten Aufnahme, die ihr danach hört. Da ging es ihm, glaube ich, nur so noch, also da war der so leicht kränklich, sage ich es mal. Ich glaube, so 2, 3 Tage später habe ich nochmal mit ihm geschrieben, weil ich gerne weil die Spuren noch nicht geschickt habe. Und dann sagte er lag so flach im Bett, der war wirklich so krank. Da hat man auch richtig gehört, was ist denn mit dir los? Eine Sprachnachricht, der war so fertig. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, dann, wenn du Zeit hast, dann guck dir mal das an, das ist echt gut. Und dann irgendwie 2 Tage später hat er mir geschrieben, dass er in der ersten Staffel schon durch wäre. Und genau, wie gesagt, wenn das früher eure Musik hat, dann müsst ihr diese Serie gucken. Wenn ihr so ein bisschen affin für so Hip-Hop seid, dann kann ich das auch empfehlen, weil es macht schon echt Laune, das zu gucken. Und also mitten der zweiten Folge, mitten der zweiten Staffel gibt es eine Folge, also geht es um einen Auftritt. Also das war einfach nur mega gut. Also diese Folge gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Also war echt richtig gut. Ja, also ich muss leider sagen, wir haben ja schon viel über Serien gesprochen, auch hier in diesem Format. Im Moment bin ich ehrlich gesagt aus diesem Seriengame komplett raus, was jetzt weniger mit fehlendem Interesse zu tun hat, sondern vielmehr damit, dass ich da wirklich keine Zeit mehr habe dazu, weil ich momentan sehr, sehr exzessiv lese. Also das sind sozusagen, ich habe letztens einen Beitrag im Trail-Magazin gelesen. Da ging es darum, dass man sich neben dem Laufen noch ein zweites Hobby suchen soll als Ausgleich. Und ich war ja schon immer ein großer Leser, das glaube ich, haben wir auch schon mehrmals diskutiert. Und ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, was ist das zweite Hobby neben oder die zweite Leidenschaft auch neben dem Laufen, würde ich sagen, es ist das Lesen tatsächlich. Und das zelebriere ich im Moment auch wirklich relativ intensiv. Und von daher, wenn ich Zeit habe neben Familie, neben Arbeiten, neben Sport, dann ist es tatsächlich das Lesen bei mir. Übrigens habe ich letztens gehört, dass ich zu oft tatsächlich sage. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Aber das nur nebenbei. Haben vielleicht auch schon welche gemerkt. Aber das ist es also. Ich lese momentan sehr, sehr viel, komme zu Serien gar nicht mehr. Wir schauen ab und zu so wirklich lagerfeuermäßig abends noch The Voice zusammen an, also wirklich auch fast mit der ganzen Familie, so weil sie halt Also noch zusammenfindet. ich Ist hätte auch eine hier Art feiern, Serie. hätte gesagt, wir schauen das Lagerfeuer auf Amazon. Ist auch nicht schlecht, ja? Auch nicht schlecht, aber es ist so eine Art zumindest, ja? Ja. Verbindet Serie und Musik ja auch ganz gut und ja, meine Kinder lieben es, ich finde es auch ganz toll. Also insofern, das ist das Einzige, was wir einigermaßen regelmäßig auch zusammen anschauen, was ganz schön ist. Aber ansonsten zu Serien komme ich gar nicht mehr. Aber zum Thema Musik vielleicht noch, weil das auch ganz gut passt gerade. Also Musik kriegt mich eigentlich fast immer. Also selbst wenn ich wirklich in überhaupt nicht der Stimmung bin, Musik zu hören, das gibt's auch vom Gefühl her. Sobald ich dann aber Musik höre, muss natürlich dann schon einigermaßen die richtige sein, die ich dann auch gern höre, dann kriegt sie mich eigentlich auch immer emotional. Also dann bin ich immer irgendwie sofort dabei sozusagen. Und was ich ganz witzig finde bei mir selber, also Beobachtung sozusagen. Es ist ja oft so, dass man, wenn man vor dem Training steht, sich überlegt, was höre ich jetzt für einen Podcast an oder vielleicht höre ich sogar Musik, wie auch immer. Aber eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Musik, ich höre Podcast. Aber während ich mich fertig mache, höre ich mir irgendeinen Song an. Und in fast 90% aller Fälle switche ich dann und höre doch Musik beim Laufen, weil sobald ich mal anfange, Musik zu hören, kann ich eigentlich nicht mehr aufhören. Und das finde ich ganz witzig, weil ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass dich Musik immer irgendwie emotional anpackt. Egal, ob das jetzt Songs sind, die du einfach früher gerne gehört hast, oder Musikstil, den du früher gehört hast, oder ein Künstler, eine Künstlerin, oder halt einfach ein Song, der dir gut gefällt oder der dich pusht oder vielleicht auch ein bisschen traurig macht, gibt's ja auch. Und dann bist du sofort emotional gefangen sozusagen, aber im positiven Sinne. Und dann kommst du oder willst auch gar nicht mal loskommen davon. Und von Sprache auf Musik zu wechseln, finde ich wesentlich einfacher, also beim Laufen jetzt zum Beispiel, als andersrum, von Musik auf Sprache zu wechseln. Weil wenn ich nach Musik anfange, einen Podcast oder ein Hörbuch zu hören, klappt irgendwie nicht, fühlt sich irgendwie nicht gut an, nicht richtig an. Andersrum geht's besser. Aber wirklich, wenn ich anfange, Musik zu hören, morgens im Bad zum Beispiel, beim Anziehen oder was weiß ich, Zähneputzen, vorm Lauf, weiß ich mit 100 oder mit 90%iger Sicherheit, das wird halt nichts mehr mit Podcast hören, noch ich bleib bei der Musik. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Beobachtung, ja. Also was da ein Problem bei mir ist, und das ist Entscheidung treffen. Ja. Nicht, dass ich sage, ich habe darauf keinen Bock, sondern wenn ich ein ganz gutes Beispiel ist halt Serien. Ja? Ich habe mir mittlerweile so ein System einfallen lassen, wenn ich jetzt meiner Frau zusammen gucke, dann schlage ich ihr 3 Serien vor, auf die ich Lust hätte, und dann sucht die sich halt eine davon aus. Ja? Das ist dann halt auch keine Diskussion, dann wird das halt geguckt. Und beim Podcast habe ich auch so mittlerweile, wie gesagt, so eine Struktur, dass ich, weil das frisst mir so viel Zeit, wenn ich einfach mal auch mal, keine Ahnung, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde für mich oder eine Stunde, sage ich jetzt mal, wo ich wirklich weiß, ich bin jetzt mal auch alleine und so, ich könnte jetzt mal eine Folge irgendwas gucken. Und dann gucke ich viel mehr. rum, um ein gutes Beispiel, wenn ich auf der Rolle bin, ja, da kann ich ja auch nebenbei noch was gucken und dann suche ich und mache ich und tue und bin schon, keine Ahnung, eine Viertelstunde unterwegs und dann läuft noch die Zeit davon, weil ich auch, keine Ahnung, dann noch eine halbe Stunde weiter fahre, bis ich dann fertig bin. Also Entscheidungen sind bei mir immer ganz, und Musik ist das Schlimmste für mich, weil wenn ich anfange nach Musik zu suchen, auf was ich Lust habe, boah, ah nee, das ist nicht so ganz, ah, da trifft es noch nicht so ganz. Und ich suche und suche und so. Und dann irgendwann gebe ich einfach auf und sag, ey, beim Podcast habe ich so meine Struktur und genau. Also ich bin eher so wirklich einer, der diese Masse an Konsum Sachen. Deswegen, ich suche auch schon gar nicht mehr nach Podcasts. Also entweder ich krieg das irgendwie empfohlen oder ich krieg das irgendwie mit, weil irgendeiner zu Gast war und die klingen interessant und sowas. Aber jetzt selber, dann dachte ich, ach, ich gucke jetzt mal, ob jetzt, keine Ahnung, weißt du, so ein Filmpodcast, wo keine Ahnung, Wu-Tang Clan besprochen wird, gell? Und ich habe auch so mal geguckt, ich dachte, es gibt vielleicht einen ganz coolen Podcast, der jetzt so solche Tracks von denen irgendwie auseinandernimmt oder sonst was. Gar nichts gefunden. Echt, ja, das wundert Ja, mich es gibt ein aber. paar Amerikaner, ja, mich hat das auch gemacht, es gibt ein paar amerikanische Podcasts, aber dann habe ich wieder gesagt, ja gut, da musst du jetzt auch wieder irgendwann, weil während der Arbeit kann ich keinen amerikanischen Podcast hören. Das ist mir dann, also ich kann mich darauf dann nicht konzentrieren, weil für mich ist das so, wenn du es mal auf eineinhalbfache Geschwindigkeit hörst und dann amerikanisch, dann aber nicht richtig bei der Sache bist, also bei der Arbeit ist es eher für mich so wirklich Hintergrundgeräusche, weil ich muss mich ja trotzdem auf die Arbeit konzentrieren. Das kriege ich, ja, also durch jahrelange Übung, muss ich ja sagen, also wirklich jahrelange Übung, ja, ist das einfach ein Grundrauschen für mich, gell? Ich kann dir auch manchmal gar nicht mehr sagen, was ich vor 2 Wochen, was sie so erzählt haben, weil es interessiert mich auch meistens nicht. Das sind irgendwelche Fußball-Podcasts oder sonst was, was ich gerade höre, wo es einfach, ja, vielleicht mal gerade um jetzt die Emotion des letzten Spieltags, wo man 2-0 zur Halbzeit führt und 5-2 verliert, wo man das einfach auch nochmal raus muss aus dem System und danach ist es auch gut, so, weißt du, dann ist alles auch wieder vergessen. Aber das ist was, was ich überhaupt nicht kann. Also ich habe schon von mehreren Leuten gehört, die einfach Podcasts laufen lassen im Hintergrund, so wie man früher halt einen Fernseher hat laufen lassen oder das Radio. Das kann ich gar nicht. Also wenn ich was höre, dann höre ich das auch aktiv. Oder zumindest so, dass ich mich darauf konzentrieren kann. Also das glaube ich, muss schon sein, weil irgendwas nebenbei hören, also selbst bei Musik tue ich mir da eher schwer. Also klar, das läuft schon mal zu Hause irgendwie, dass man im Hintergrund Musik hat, aber ich bin eigentlich nie jemand, der Radio sowieso nicht hört, aber Musik einfach so anmacht. Also zum Beispiel, wenn wir zum Abendessen Musik hören oder wenn wir bei einer Party Musik hören, dann ist es immer eine Musik, die irgendwie dazu passt. Also Dinnermusik oder was weiß ich, Charts für Partys oder was weiß ich. Aber nie, dass ich einfach irgendwas anmache und das im Hintergrund läuft, das habe ich fast nie. Und bei Podcasts geht das überhaupt nicht, weil erstens will ich dann zuhören, also ich kann mich dann nicht auf das andere konzentrieren. Wenn es so im Hintergrund läuft, weil ich es dann ja auch nicht richtig verstehe. Es geht nur, wenn man es im Ohr hat mit Kopfhörern und das halt irgendwie, weiß ich nicht, wie ich gerade gesagt habe, im Bad macht oder beim Laufen oder beim Fahrradfahren auf dem Weg zur Arbeit oder so, das geht schon. Aber also selbst wenn es schon darum geht, beim Kochen nebenbei einen Podcast zu hören, geht noch, aber gar nicht mehr so gut. Oder Spülmaschine ausräumen oder sowas, ja. Das mache ich Ja. schon. Ja, das mache ich Da ich schon. ganz, da höre ich zum Beispiel ganz gerne Hörbücher, weil ich mich da auch sehr gut drauf konzentrieren kann. Und, Ja, geht. Ja. weil wenn ich jetzt zum Beispiel, da merkt man halt, wir haben auch ganz komplett unterschiedliche Arbeiten. Also meine Arbeit ist ja eher so, ich bin für mich, ich bin alleine, ich muss mich mit keinem unterhalten. Also ich kann nur den ganzen Tag allein, also ohne ein Wort zu sprechen, da verbringen. Und ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Die Maschinen, die sind laut, also das ist halt wirklich, Ja, gut. wo du gerne abgelenkt bist von anderen Sachen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich einfach nur starr aus dem Fenster gucken und warten, bis das nächste Teil eingelegt wird oder sonst was machen. Aber ja, also ich glaube, das geht halt bei deiner Arbeit so gar nicht, gell? Ja, gut, das ist klar. Also in der Arbeit kann ich natürlich keinen Podcast hören, aber was ich zum Beispiel inzwischen mir wirklich angewöhnt habe, ist, wenn ich aufgestanden bin morgens und eben tatsächlich in der Küche irgendwie rumwerkel, bevor ich dann zum Lesen gehe, wie jeder weiß. Da höre ich mir dann meistens irgendwie einen Fußball-Podcast an, den Stammplatz zum Beispiel, weil man da halt einfach die neuesten Fußball, ich sage immer Football, warum? Fußball-News aufs Ohr bekommt. Das dauert immer so eine Viertelstunde oder so, da bin ich auch durch mit meinem Vorprogramm morgens und das ist auch so eine Art Routine schon wieder. Also ich glaube, man hat es ja mitbekommen, ich liebe Routinen, ich brauche die auch. Und ganz ehrlich gesagt, da gehören tatsächlich auch Podcasts dazu, weil manche Podcasts erscheinen an einem bestimmten Tag, da weiß ich schon, wunderbar, Donnerstagstraining höre ich mir immer Höhenmeter pro Kilometer an zum Beispiel. Das ist schon fix letztendlich. Und das finde ich irgendwie auch schön, weil das gibt einem auch eine nötige Sicherheit und bestärkt im Prinzip auch das, was wir auch schon sehr, sehr oft besprochen haben, du weißt halt einfach morgens, was zu tun ist. Du fragst dann nicht irgendwie nach. Ja? Gehe ich heute raus oder mache ich heute was oder laufe ich heute oder trainiere ich heute? Du hast einfach so fest dein Programm mit allen Elementen, die dazugehören, also inklusive sogar dem Zeugs, was du hörst, dass du gar keine Zweifel mehr dran hast, wie dein Morgen auszusehen hat. Ja? Und das gibt mir halt die nötige, wie soll ich sagen, die nötige Motivation, aber auch die Sicherheit, dass ich das Programm durchziehen kann. Ja, das ist halt wichtig, gell? Also vor allem, wenn du halt morgens, manche stehen halt auf, machen sich einen Kaffee und keine Ahnung, was und haben ja dann da auch ihre Routine. Also gerade morgens, da hast du jetzt auch keine Zeit, dir Gedanken zu machen, so, was mache ich denn jetzt? Du Nee. musst ja, glaube ich, so eine feste Struktur haben, bis du, sag ich mal, da an dem Ort bist, wo du hingehörst. Sag ich jetzt einfach mal. Ja, also das ist halt, aber auch ganz interessant, gerade für meine momentane Situation, da wird ja gerade so ein bisschen durcheinander geworfen und ich, also reden wir gerade wieder ein bisschen besser, weil ich hatte zuvor immer so ein bisschen auch Probleme, auch dann bin ich schnell gereizt und so gewesen, weil einfach so viel auf einen eingeprasselt ist und so. Und das hat mich hat viele Sachen jetzt auch geregelt. Jetzt mittlerweile habe ich so ein bisschen auch die Situation, die sich jetzt für mich nochmal wieder komplett geändert hat, kommt sehr gut angenommen und ich bin viel entspannter, muss ich sagen. Ich bin wirklich viel entspannter und das gefällt mir auch momentan so, dass ich einfach sage, weil manchmal dann kommt keine Ahnung, irgendwie so eine Anfrage, der lass uns, oder ich sage jetzt mal ein ganz fiktives Beispiel, lass uns mal Podcast aufnehmen. Ey, gar keine Zeit, ja. Die Leute wissen nicht, was bei mir abgeht, aber Völlig was so, fiktives Beispiel, völlig fiktiv. ja, ich wusste jetzt gerade mal, was hat nämlich ganz gut gepasst, so, weißt du, so, ihr wisst ja nicht, was bei mir abgeht, und dann, ja, ich will ihm allen gerecht werden, ja, ich will ja auch dabei sein und sowas, aber es geht einfach noch nicht, also es Ja, klappt nicht, und ich kann es auch klar. nicht machen, ich kann es auch nicht so machen, dass es klappt, und das war für mich immer, eigentlich immer so gegeben, dass ich sag, ja, also ich krieg das schon hin, so, weißt du? Ich bin ja eher so Typ, der sagt, ja, machen wir. Ja, aber jetzt mittlerweile hat sich so ein bisschen was geändert, wo ich sage, das geht jetzt einfach nicht mehr. Egal, wie ich es drehe und wende, ich kriege es einfach nicht hin, dass ich an dem Tag halt aufnehme und sowas. Das ist halt jetzt so, wie es ist, und ich habe, ja, es wird auch eine andere Situation kommen, aber momentan war halt viel so, wo ich damit auch mich arrangieren muss, gell? Gerade wenn man feste Routinen hat. Ja, also. Aber ich glaube, das ist ja auch was, was einem helfen kann, weil, also diese freiwilligen Routinen meine ich natürlich, ne? Nicht die, die du jetzt irgendwie vom Job her hast oder so, sondern wenn du halt wirklich für dich deine Routine gestaltest am Tag, an bestimmten Tageszeiten oder so, dann ist es ja immer damit verbunden, du machst ja nur das, was dir wichtig ist. Also du machst ja auch nur das zur Routine, was dir gut tut, was du gerne tust, was du vielleicht eben auch brauchst, um gut in den Tag zu starten oder den Tag gut abzuschließen oder so. Und das, glaube ich, ist wichtig, weil es eine automatische Prioritätensetzung ist. Also du hinterfragst es dann ja nicht, weil es eben Routine geworden ist. Und du weißt aber auch ganz genau, wenn du diese Routine abspielst, dann sind das Dinge, die dir automatisch wichtig sind, weil du kannst ja nicht jedes Mal anfangen zu hinterfragen, weiß ich nicht, soll ich jetzt irgendwie jeden Morgen, soll ich jetzt diese Kaffeetasse wirklich befüllen mit Kaffee oder soll ich mich jetzt hinsetzen und lesen, soll ich stattdessen lieber vielleicht schon mal meine ersten E-Mails checken oder so? Nein. Bleib bei dieser Routine, wenn sie gut ist, wenn sie dir gut tut. Natürlich muss man alles immer hinterfragen, das ist klar, und gegebenenfalls auch Sachen umstellen und umändern. Aber wenn du eine Routine für dich gefunden hast, darf natürlich nicht manisch werden, das ist auch klar, dann ist es ein automatisches Setzen von Prioritäten, und das ist, glaube ich, grundsätzlich gesund, um so eine grundsätzliche Orientierung zu haben. Und auch für die mentale Gesundheit, glaube ich, ist es gut, weil du weißt halt einfach, in meiner Me-Time weiß ich genau, was mir gut tut und was ich zu tun habe. Und das schützt dich ja auch vor, weiß ich nicht, unnötiger Grübelei beispielsweise oder dass du dir Sorgen zu sehr zu Herzen nimmst, die dir irgendwie deine Routine auch zerschießt dann letztendlich. Also das ist schon etwas, was ich persönlich auch versuche, echt gut zu pflegen, sowas. Und natürlich gehört dazu aber auch, was ich gerade schon gesagt habe, die Bereitschaft, auch Sachen zu hinterfragen und umzustellen. Ich habe tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert, muss ich sagen. In den letzten Jahren kann ich fast schon sagen. Und von daher, ja, ich habe zum Beispiel früher nie gedacht, dass ich irgendwie Podcasts hören kann oder gesprochenen Text hören kann zum Lesen, zum Laufen, weil ich dachte, ich kann mich darauf nicht konzentrieren. Aber das hat sich dann eben auch entwickelt und damit lernt man halt auch und entwickelt sich dann ja auch weiter. Ich glaube, fürs Gehirn ist es ja auch nicht schlecht, wenn man sowas auch trainiert und sich aneignet. Also solche Dinge, wie gesagt, Routinen sind da total wichtig, um einfach für sich nochmal festzustellen auch, was ist mir wichtig und womit kann ich dann letztendlich ja auch am Rest des Tages die Gelassenheit zeigen, die man braucht, die du gerade angesprochen hast. Vielleicht auch die Flexibilität, sich da dann außerhalb meiner Routinenzeit auf Neues oder auf Herausforderungen einzulassen oder so, weil du halt genau weißt, egal was jetzt passiert, während meines Arbeitsalltags zum Beispiel, abends bin ich wieder in meinem Schiff sozusagen und fahre damit die Strömung runter, die ich immer runterfahre. Und ich weiß genau, was kommt und was mir gut tut. Und das stärkt einen dann, glaube ich, auch für die Herausforderungen des Alltags, die ja auch nicht weniger, glaube ich, für uns alle werden. Ja, das stimmt. Die Herausforderungen des Alltags sind immer sehr, sehr komplex, gerade wenn es ums Privatleben geht. Aber es stellt sich mir eine Frage. Was war denn die größte Herausforderung beim Trailerado? Wow, schöne Brücke. Jetzt ist ja perfekt die moderative Brücke. Also damit sind wir jetzt tatsächlich beim nächsten Programmpunkt, nämlich der Jetzt sind wir beim Trailerado nächsten und ist darauf habt ihr alle gelaufen. gewartet, darauf habt ihr eingeschaltet, wenn ihr die andere Folge als erstes hört. Ja, genau. Ja, bei der letzten Folge sage ich, oder die nächste Folge jetzt, sage ich, ich werde beim Trailerado sein oder beim Laufen sein. Ich muss sagen, also er ist gelaufen, tatsächlich ist Geschichte. Um das schon mal vorwegzunehmen, es lief extrem gut. Und ich hatte ehrlich gesagt, als wir die andere Folge aufgenommen haben, nicht wirklich Sorge, aber ich war nicht hundertprozentig sicher, ob das alles so gut gehen würde. Weil ich so die 2 Wochen vorher so ein bisschen Knieprobleme hatte. Ich glaube, ich habe das ja auch auf diversen Kanälen schon gesagt. Knieprobleme jetzt in dem Sinn, dass ich immer wieder mal so ein leichtes Zwicken hatte und dann aber auch teilweise streckenweise im Training auch nicht wirklich einen stechenden Schmerz, aber halt schon einen Schmerz verspürt hatte. Und ich dann ja auch die 2 Wochen vor dem Trailerado nochmal 4 Tage komplett Pause gemacht habe, um dem also vorzubeugen, dass es noch schlimmer wird oder überhaupt eine Verletzung werden könnte. Und es hat dann einigermaßen funktioniert. Ja, und dann ist halt das, was immer passiert. Also die paar Tage, die man dann vor dem Trailerado hatte, habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, ja, habe ich jetzt einen Halskratzen oder nicht? Also ich bin da eigentlich nicht so mit den Krankheiten. Aber da war irgendwie das Gefühl da, wer weiß, irgendwas ist doch da oder auch nicht, wie auch immer. Also die Vorzeichen waren nicht so hundertprozentig optimal. Es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, wow, ich bin jetzt super heiß auf den Trailerado und ich weiß genau, das wird alles super erfolgreich sein und ich bin bestens vorbereitet und so weiter. Und dann bin ich aber angereist. Also das, der Trailerado, für die, die es nicht wissen, ist ein 24-Stunden-Ultra-Trail-Lauf in Arnsberg im Hochsauerlandkreis. Der Lauf findet statt auf einer 4,1 Kilometer Runde mit, glaube 140 Höhenmetern pro Runde, also Trail natürlich, komplett Trail im Wald, ja, wirklich eine schöne, aber auch sehr, sehr ab, oder das heißt aber, weil auch sehr abwechslungsreiche Strecke mit Wurzel, Single Trails, einem sehr knackigen Anstieg am Anfang der Runde und einem schönen Wald Downhill am Ende dann. Und ja, ich bin da angekommen. Und habe dann am Abend davor, das war Freitagabend, ging das ganze Programm dann schon los mit einem sehr schönen Vortrag von Michel Ufer, der das Ganze ja veranstaltet mit seinem wirklich großartigen Team. Und der hatte dann den Vortrag über na, was war's, Mount Everest Marathon. Das war sozusagen das Rahmenprogramm des Trailerado. Man muss auch dazu sagen, Trailerado, das ist natürlich der Lauf, aber der ist eben geschmückt mit einem wirklich sehr, sehr schönen Rahmenprogramm. Da gab es dann immer Vorträge, die man sich dann hätte anschauen können, wenn man da mal hätte Pause machen wollen. Und ja, und dann ging es dann eben am Samstag Mittag um 12 Uhr auf die Strecke. Das Wetter war eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir hatten so um die, was waren es wohl, 10, 12, 13 Grad. Alles bestens, ging los. Und auch da muss man sagen, tolles Programm. Also die haben dann ihre Trailerado-Hymne gespielt und gutes Startprogramm gehabt. Und ja, und dann war das eben, ging es auf die ersten Runden. Und ich muss sagen, ich will es jetzt auch gar nicht alles zu sehr im Detail erzählen, aber es lief alles sehr, sehr gut. Ich habe wirklich nach jeder Runde mich verpflegt. Ich habe gegessen, getrunken. Da gab es wirklich ein reichhaltiges Menü mit Kuchen und salzigem Kartoffeln mit Salz, Obst, Gummibärchen, also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, inklusive einer Pasta-Party. Es gab die ganze Nacht über Pasta mit diversen Soßen, also das war alles wirklich eine absolute Top-Verpflegung und da hat es einem ehrlich gesagt auch ist es einem nicht allzu schwer gefallen, dann nach jeder Runde sich auch entsprechend zu verpflegen. Viel getrunken, ganz viel Cola getrunken, ganz viel Apfelschorle getrunken. Das hat wunderbar funktioniert. Und ich wusste eigentlich, ja, wenn das Wetter mitspielt, wird es auch weiter gut laufen. Dann kam es aber natürlich, wie es kommen musste. Um 20 Uhr, glaube ich, kam dann so der erste Regenschauer. Da war es dann auch schon dunkel. Regenjacke angezogen, klar. War einigermaßen erträglich und es hat dann auch wieder aufgehört. Und dann aber um 2 ungefähr in der Nacht ging es dann nochmal so richtig los mit Regen. Sehr, sehr starker Regen hat dann so ungefähr, ich würde sagen, 2 Stunden gedauert. Und dadurch war die Strecke halt komplett aufgeweicht. Und das war natürlich schon so das war, glaube ich, so der Teil, wo ich sagen musste, es kam eigentlich nie zu einem richtigen Down. Also wie ich wirklich sage, das ist das absolute Tal, da muss ich irgendwie wieder rauskommen. Das kam eigentlich nicht, aber das war schon so der Teil des Laufs, wo ich irgendwie gedacht habe, boah, also jetzt wird es Zeit, dass es irgendwann mal hell wird und der Regen vielleicht auch irgendwann aufhört. Also ich habe wirklich angefangen zu beten und habe gesagt, bitte lass es jetzt aufhören. Das muss jetzt echt nicht sein. Und so war, Gott sei Dank war es dann auch so, dass es dann irgendwann, ich würde sagen, so gegen 3, halb 4 oder so wieder aufgehört hat zu regnen. Und da war dann meine große Sorge eigentlich nur noch, dass ich auskühle. Ich hatte dann noch ein zweites Set an Klamotten dabei, die habe ich dann natürlich angezogen und habe aber dann wirklich mir gedacht, es ist immer noch relativ kalt. Dürften so um die 4, 5 Grad gewesen sein. Und ich habe dann wirklich mir einfach meine Winterjacke angezogen und bin dann, ich würde sagen, so 2 Stunden in der Winterjacke, die überhaupt nicht zum Laufen geeignet war eigentlich, gelaufen. Und es ging eigentlich auch ganz gut. Und dann ist es Gott sei Dank, muss man sagen, ich würde sagen, so gegen, was war es denn, 6:30, 7 rum, ist es dann wirklich langsam hell geworden. Und dann muss ich sagen, das ist was, was ich so erwartet hatte eigentlich oder mir gedacht hatte. Und es kam dann aber auch wirklich so, und es war ein ganz tolles Erlebnis, dass man dann wirklich nochmal so eine richtige zweite Kraft oder dritte Kraft oder wie auch immer eine letzte Kraft bekommen hat. Also da ging wirklich nochmal, da ist man richtig wach geworden, nochmal. Weil ich habe dann schon gemerkt natürlich, dass die Augen irgendwann schwer werden und so weiter. Und habe dann mir extra meine Stöcke aufgehoben, weil ich gewusst habe, wenn ich aus der Nacht rauskomme, um den nächsten und letzten Schub nochmal mir zu holen, nehme ich dann die Stöcke zum Einsatz. Und genau das habe ich dann gemacht und konnte dann auch viele Passagen, die ich dann durch den Regen und natürlich auch durch die Müdigkeit und Dunkelheit nicht mehr laufen konnte, weil ich dann halt doch viel gehiked auch bin, dann auch wieder laufen. Und mein Ziel war ja, aus der Nacht dreistellig rauszukommen, also kilometermäßig. Und das habe ich dann auch geschafft. Und ich war dann, glaube ich, als es dann hell wurde, irgendwie bei 103, 105 Kilometer oder so. Und das hat mich dann wirklich nochmal richtig motiviert, weil ich wusste, also der Lauf wird auf jeden Fall ein Erfolg für mich. Da kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Ich habe noch, also bis 12 Uhr mittags ging das Ganze ja dann. Also ich habe jetzt noch mindestens, lass mich rechnen, 5 Stunden Zeit, um hier meine Kilometer abzuspulen. Und durch den Stockeinsatz und durch die Helligkeit, und es hat dann auch nicht mehr geregnet und es war auch nicht mehr kalt, habe ich dann wirklich nochmal so eine richtig gute Luft bekommen und nochmal richtig Spaß gehabt letztendlich daran. Ich habe während der ganzen Zeit kein einziges Mal auch nur das geringste Problem mit Magen oder auf Toilette müssen oder sowas gehabt. Also wirklich gar nicht. Das habe ich auch, ich habe ja Gott sei Dank selten Probleme mit dem Magen, aber dass es wirklich so rund läuft, habe ich mir gar nicht zu hoffen getraut. Und so war es dann aber. Und ja, und dann war eigentlich klar, also um 11 Uhr gab es dann noch Schokofondue, also auch solche Geschichten gab es dann. Es ist wirklich unfassbar, was da geboten wurde. Habe ich dann zwar nicht mehr genommen, weil um 11 bin ich auf meine letzte Runde gegangen. Aber hätte es geben können. Und aber es gab dann so Pudding und Schoko, Mousse-au-Chocolat und was weiß ich alles. Das ist wirklich Wahnsinn. Das habe ich dann auch echt gut zu mir genommen. Und somit, also die Versorgung war einfach 1A. Ich hatte noch Gel-Unterstützung, ich habe dann noch ein paar Gels genommen. Und dann um 12 Uhr, beziehungsweise wenn dann die Runde abgeschlossen war, es gab keine Restvermessung, sondern man musste sozusagen die Runde abgeschlossen haben und sich dann entscheiden, geht man nochmal auf eine Runde oder nicht. Und ich wusste, ich bin um kurz nach 11, glaube ich, auf meine letzte Runde gegangen und ich wusste, eine Runde werde ich noch machen, zwei werde ich nicht schaffen. Also kann ich mir jetzt auch noch richtig Zeit lassen. Weil man brauchte ungefähr pro Runde, würde ich sagen, so um die, ja, so 35 bis 40 Minuten. Weil, wie gesagt, nicht alles laufbar war, oder man es auch taktisch nicht gemacht hat. Ich bin dann also wirklich schon immer so, ich würde sagen, so 70, 30% bin ich gelaufen. Den Rest dann eben gehiked, die 30%. Ja, und dann bin ich eben gemütlich auf meine letzte Runde gegangen und bin dann 20 Minuten vor 12 ins Ziel gekommen. Habe das letzte Mal mit meinem Chip mich eingecheckt im Ziel und dann war der Lauf gelaufen. Mit dem Ergebnis bin ich super zufrieden. Also ich bin dann auf, ich glaube, 135,6 oder so Kilometer gekommen. Was auf jeden Fall das ist, was ich mir erhofft hatte. Ich habe jetzt keine klare Kilometerzahl vor Augen gehabt, aber ich wollte eben ganz deutlich dreistellig sein und das ist es dann geworden. Und ja, es war wirklich ein absolutes Erlebnis. Also da muss man auch nochmal sagen, das habe ich auch schon mehrmals geschrieben, aber was der Michel Ufer mit seinem Team dahingestellt hat, das ist schon wirklich ein absolutes Lauffestival gewesen. Es gab Mitternacht um 12 noch ein Bergfest. Also zur Hälfte der Zeit haben sie dann ein Bergfest veranstaltet. Da gab es dann Sekt und kulinarisches und Musik und Tanz und so weiter. Also klar, ich habe natürlich jetzt keinen Alkohol getrunken, das ist klar, aber das Team hat natürlich auch zu Recht angestoßen. Also wirklich unfassbares Programm, sehr, sehr schöne Strecke, durchaus abwechslungsreich, tolle Location, wirklich total abgelegen. Ja, und ich habe damit meine zwei Ziele erreicht, nämlich zum einen die Rechnung mit dem 24-Stunden-Format noch zu begleichen. Also das habe ich ja damals nicht geschafft in Berlin vor 5 oder 6 Jahren. Das habe ich jetzt geschafft und eine gute Distanz hinzubekommen. Insofern, also war es wirklich mein absolutes Saison-Highlight, und da werde ich, glaube ich, noch lange dran zurückdenken. Ja, ich habe dir jetzt gerade gerne zugehört. Ich habe jetzt gerade gedacht, wollte ich hier und da mal ein bisschen einhaken, aber ich lasse es nicht mal erzählen, weil Ja, sorry. so viel unfassbar, wie du jetzt gesagt hast, würde deswegen jetzt angeschrieben werden, wie oft du unfassbar gesagt hast, was Ah, dann geboten wurde. ja. Das sind die Routinen, Naja, ne, die man auch im Sprechen hat. es ist ja schön. Ich glaube, so ein wir haben schon einige Rennen über ein Klee gelobt, aber das klang für mich wirklich erstmal klang wirklich so für mich, auch ich würde mir gerne mal angucken, was da so geboten wird, wenn Ludwig schon so davon schwärmt, weil er hat schon einiges erlebt. Also von daher, Ja, aber das ist halt, doch. das ist das Traurige. Das ist das Traurige dabei, weil nach 11 Jahren war das tatsächlich das letzte Mal, dass es den Trail Dorado gibt. Oh. Denn das Orga-Team hat sich verändert, beziehungsweise möchte sich gerne weiter verändern. Die haben jetzt alle genug zu tun mit ihrem realen Leben sozusagen. Das wurde ja im Vorfeld schon angekündigt. Deswegen ist es natürlich für mich, hat es mich doppelt glücklich gemacht, jetzt doch nochmal dabei gewesen zu sein, weil das, glaube ich, schon zumindest in der Community echt eine Nummer war, dieses Trail Dorado. Und ja, also insofern schade, dass es das nicht mehr geben wird. Ich weiß es auch nicht, ob ich nochmal hingegangen wäre, weil ich glaube, das ist schon eine Erfahrung, die man natürlich öfter machen kann, aber ich glaube, beim ersten Mal halt besonders intensiv ist. Aber ja, also wie gesagt, das ist für mich schon, also wenn ich sagen würde, Top-Ranking meiner Lauferlebnisse aller Zeiten, dann ist das schon sehr, sehr weit oben dabei. Top 3. Ja, schon. Vor allem, was hast du denn, also wie war denn das da mit der Beleuchtung? Also wie wurde denn die Strecke ausgeleuchtet? Gar Wenn ja nicht. schon so. Was? Nee, gar nicht. Das ist komplett dunkel gewesen. Das war ja im Wald. Also es war, du bist komplett auf deine Stirnlampe angewiesen gewesen. Was natürlich, nein. Nein, also ich habe 3 oder 4 Mal die Batterie wechseln müssen. Was natürlich auch ein bisschen ehrlich gesagt daran lag, dass ich nicht die besten Batterien dabei hatte. Leider, die Lampe selber war super, alles wunderbar. Aber ich musste die natürlich auf höchste Stufe stellen und die hat dann immer so, ja, ich würde sagen, 4 Stunden gehalten. Und dann bin ich zum Batteriewechsel gegangen und das war auch ganz witzig, weil ich dann irgendwann wusste, okay, ich habe jetzt noch einen Satz Batterien dabei. Das heißt, mein Satz Batterien muss jetzt bis ungefähr 3 oder halb 4 reichen, dann kann ich noch einmal wechseln. Und genauso war es dann auch. Also um 3:30 habe ich das letzte Mal die Batterien gewechselt und die haben dann tatsächlich durchgehalten. Und ich fand das eigentlich ganz witzig, weil es hat mich dann doch nochmal zusätzlich motiviert, weil ich wusste, ich wechsle jetzt das letzte Mal Batterien für meine Stirnlampe. Und das nächste Mal, wenn die dunkel wird, wird der Himmel hell. Und von daher war das genau gut abgeteilt, muss ich sagen, hat super funktioniert. Und ja, also, aber ich habe 2, 3 Mal die Lampe ausgemacht beim Lauf, weil man dann halt mal in die Büsche musste. Da war es komplett dunkel, also hast du gar nichts gesehen, die Hand vor Augen nicht gesehen. Das war wirklich, das war schon auch magisch. Und eine Situation hatte ich mal, auch das war irgendwie ein Magic Moment. Bin ich auch stehen geblieben, habe das Licht aber angelassen. Und habe dann so 100 Meter gegenüber von mir, da war so ein kleiner Graben, 8 Augen gesehen, die mich dann so angeschaut haben, aber nur die Augen. Und dann denkst du natürlich schon, ja, nett hier im Wald. Ja. Es waren Wo wahrscheinlich waren die Rehe. vor Ort? Also Läufer waren es, glaube ich, um die 300, knapp unter 300. Wie oft warst du denn alleine? Na, also nachts würde ich sagen, waren vielleicht so 20 Leute auf der Strecke. 20, 25 Leute, wenn ich es jetzt schätzen müsste. Vielleicht waren es auch mehr, aber ich war schon relativ oft alleine, ja. Okay. Also nachts war man schon mal minutenweise echt komplett alleine. Und gefinisht haben 98 Männer und ich weiß aber leider nicht, shame on me, wie viele Frauen. Aber von der Aufteilung her, glaube ich, war das ganz gut verteilt. Also so, weiß nicht, ob es wirklich 50-50 waren, aber es waren relativ viele Frauen dabei. Ja, aber du hast uns natürlich verschwiegen hast, ist, dass du gar nicht so schlecht abgeschnitten hast. Ich habe jetzt leider nicht deine Platzierung vor Augen, aber ich glaube, du warst auch in den Top 3, oder? Warst du nicht sogar deine Altersklasse gewonnen? Ja, die Altersklasse, glaube ich, habe ich gewonnen, wobei es gab zwei Wertungen. Die eine Wertung war die normale Gesamtwertung, Trail Dorado, mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da bin ich Fünfter geworden und glaube Zweiter in der Altersklasse, weil der Gewinner halt leider, wie es halt immer so ist, in meiner Altersklasse war. Das war Ja. ein Russe, glaube ich. Aber was ganz witzig war, es gibt parallel dazu die deutsche Meisterschaft im 24-Stunden-Ultra-Trail-Running. Und da bin Da ich... warst du Erster. Nein, da war ich Dritter. Da war ich Dritter und der Erste in der Altersklasse, weil aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer haben gehört, dass der erste Platz ein Russe war und somit nicht an der deutschen Meisterschaft teilgenommen hat. Und man war automatisch dabei bei der deutschen Meisterschaft, wenn man beim Trail Dorado angemeldet war und eben die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Und da war ich dann im Gesamtklassement mal, wie gesagt, Dritter und Erster in der Altersklasse. Und das war natürlich schon nochmal so ein Schmankerl, weil, ja, das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Ein klar, das ist jetzt kein super mega Elitefeld, ist auch klar, aber trotzdem ist es irgendwie schön, was auch echt eine schöne Medaille ist. Und die macht schon was her und das hat mich dann schon nochmal zusätzlich gefreut, klar. Ja, das, was ich meine, du hast ja einiges, hast ja auch einiges erreicht. Ich meine, du bist jetzt dritter deutscher Ultra 24-Stunden-Läufer. Also der Bronze zu holen ist schon krass. Dann das letzte Rennen, das da so stattfindet. Dann haben die ja wahrscheinlich nochmal alle Register gezogen zum Abschied. Also ich gehe mal davon aus, ja, hast du bestimmt ein richtig cooles Erlebnis. Gut, dass im Regen gehört natürlich dazu, muss sein, sonst. Ich habe mich gedacht, wie nass warst du? Ja. Warst komplett nass oder waren die Schuhe schon so am Sutschen oder? Ja, die Schuhe waren komplett hinüber. Also was heißt hinüber? Kaputt waren sie ja nicht. Aber da auch vielleicht nochmal dazu. Also ich habe die Schuhe 24 Stunden am Stück angehabt. Ich habe die nicht gewechselt, nicht ausgezogen, nix. Hatte keine Blase am Fuß. Also wirklich, ich will da jetzt keine Werbung machen, aber das ist einfach meine Marke. Die werde ich auch wahrscheinlich nie wieder wechseln. Das hat wunderbar funktioniert und aber obenrum muss ich sagen, war ich schon ziemlich durchnässt, weil es halt dann doch relativ starker Regen war. Aber ich hatte Gott sei Dank eben Wechselklamotten dabei. Und das Gute war, ich meine, es ist Jammern auf hohem Niveau. Das hat insgesamt von 24 Stunden da 3 Stunden vielleicht geregnet. Und der Rest war weder großer Wind noch irgendwie wahnsinnig kalt, noch sonst Niederschlag. Also das ist schon aushaltbar gewesen. Damit muss man halt einfach klarkommen, sonst muss man halt einen anderen Sport machen. Also von daher kann ich mich da überhaupt nicht beklagen, aber es ist halt immer, das ist so eine Sache, das ist halt klassisches Ultra-Running. Du musst dich halt auf die Situation dann einstellen und ich bin halt nicht der große Planer im Vorfeld. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie alle Eventualitäten im Vorfeld gerne abcheckt. Das strengt mich zu sehr an, muss ich sagen, das nervt mich dann zu sehr. Aber ich versuche halt dann aus der Situation das Beste zu machen und es hat eigentlich echt gut funktioniert. Also mit dieser Winterjacke. Klar kann man jetzt sagen, gut, da läuft der Wintermantel, ist auch nicht optimal, aber es geht. Es hat funktioniert. Und ja, wie gesagt, und dann an den frühen Morgenstunden war das Wetter auch wieder alles wunderbar. Die Strecke war natürlich noch sehr matschig, das hat auch genervt. Aber auch damit muss man klarkommen. Und am Ende ist es dann auch ein bisschen trockener wieder geworden. Da ging es dann auch im Laufen wieder besser. Also alles wunderbar. Wie würdest du die Prozentzahl einschätzen, die du so gestanden hast? Also, Du meinst an der Verpflegungsstelle? ja, allgemein, so auch mal hier, du sagtest, du standst ja auch mal und hast mal so ein bisschen in die Gegend geguckt, irgendwelche Rehe oder Wölfe oder sonst Ja, was das hatte gesehen. biologische Gründe, dass ich da stehen musste. Das habe ich nicht freiwillig gemacht, muss ich Achso, okay. sagen. Naja, der Körper, aber ne? der Körper. Ja, die 10 Liter Cola, die man reinschüttet, müssen halt irgendwann mal wieder raus. Das ist auch Problem klar. ist, dass Kaffee ja ein ganz guter Treiber ist, also Koffein, sehr super Ja, Koffein. ich hatte Koffeingeist dabei, in der Tat. Also kann sein, dass die auch nochmal zusätzlich getrieben haben. Aber insgesamt, glaube ich, muss ich sagen, ich habe, wenn ich mal im Schnitt sagen würde, würde ich schon sagen, dass ich so 2 Minuten nach jeder Runde auch bei der Verpflegungsstation war. Kann man sich ja hochrechnen. Ich glaube, ich bin, ich weiß es gar nicht, 39 Runden oder so gelaufen. Muss jetzt jemand Mathe ausrechnen? Also klar kann man sagen, ich bin da schon, was weiß ich, 70, 80 Minuten durchstehen an der Verpflegungsstation verbracht. Aber 24 Stunden ist das jetzt halt Aber das nicht gehört so. eben, das gehört halt auch dazu. Das ist die Verpflegungsstrategie, das musst du machen. Ich glaube, das hat mir auch den Lauf gerettet, dass ich halt wirklich, also wirklich ganz konsequent immer was gegessen habe, immer was getrunken habe. Eben zweimal Nudeln, das letzte Mal um 4:15 in der Früh. Eine schöne Portion Nudeln gegessen habe, auch das wirklich bestens vertragen habe. Also da, ich habe es vorher schon gesagt, es gab kein einziges Mal Probleme mit Magen oder sonst irgendwie Probleme mit Verdauung oder sowas. Überhaupt nicht. Und ich glaube, das liegt schon daran, dass du halt auch vernünftige Sachen gegessen hast. Eben nicht nur Gel und nicht nur Gummibärchen, sondern tatsächlich auch salziges, wie gesagt, Kartoffeln, Kuchen. Also wild durcheinander natürlich. Ich glaube, wenn ich das tagsüber mache, dann funktioniert es nicht so gut. Hast du aber Glück gehabt, dass dein Körper das oder dein Magen das Ja, so gespielt aber hat? das, auch das finde ich halt super beruhigend, weil ich halt weiß, ich vertrage das und kann mich da jetzt auch bei anderen Rennen vielleicht drauf verlassen, hoffentlich, und habe da kein so großes Thema damit. Ja, es kommt auch, glaube ich, so ein bisschen auf die Belastung an. Also ist ja Ja. auch, also ist jetzt auch nicht, dass du jetzt voll Pace da gelaufen bist, die Runde, sondern du hast ja auch, bist auch ein bisschen gehiked und so. Das ist, also ich glaube, das Genau. verträgt deinen Körper auch ein bisschen besser, wenn du dann, also wenn du jetzt am Anschlag läufst und dann dir, keine Ahnung, noch irgendwas Salziges und dann noch was Süßes reinhaust, dann sagt der Körper auch immer, was ging hier ab. Ja, Ja. absolut. Also bei den 50 oder 100 Kilometer Ultra, glaube ich, würde ich das nicht machen, weil da hast du einfach eine andere Geschwindigkeit. Aber das ist, glaube ich, auch das, was mir echt momentan sehr viel Spaß macht, auch am Traillaufen, dass du halt nicht mehr so stark aufs Tempo zu stark fixiert bist. Also natürlich weißt du, dass du ungefähr ja, dein Tempo halt halten musst oder nicht einbrechen sollst und so, aber dieses vom Marathon halt, dass du wirklich auf jede Minute es ankommt oder auf jede Sekunde sogar, das macht mir momentan nicht so viel Spaß und ja, deswegen glaube ich, es ist halt ein ganz anderes Laufen natürlich, ein ganz anderes Erlebnis jetzt da gewesen beim Feldorado, aber momentan ist es das, was das Richtige für mich ist. Ich finde es ja ganz witzig. Ich habe mir gerade so gedacht, ich habe vor ein paar Folgen erwähnt, dass ich die Folge gehört habe, ausgerechnet die, wo du da den 24-Stunden-Lauf abgebrochen hast und beim Oh Heiko Gott. im Wohnwagen lag und Ja. so. Da hatte ich ja erwähnt, dass ich das gehört hatte. Und das war, fand ich einen witzigen Zufall, weil es wirklich ein Zufall war, dass ich gerade ausgerechnet die Folge gehört habe und du, der dann gesagt hast, dass du diesen Trail Colorado läufst. Und wenn ich jetzt schon so, also wenn ich jetzt dir zuhöre, habe ich irgendwie, also es ist vielleicht so nur so meine Wahrnehmung, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es macht dir einfach viel mehr Spaß als jeder Marathon zuvor, weil, also es klingt, ich sage mal, wie es klingt für mich. Es klingt irgendwie so, als würde der Marathon mehr so wie so eine Aufgabe gewesen sein. Und das macht dir jetzt einfach, das macht dir richtig Spaß und so wie es halt läuft. Ja, der Marathon hat mir schon auch Spaß gemacht damals, weil du halt, Naja, klar, weil du man muss damals man halt gerne gemerkt machen, hast, aber. naja, aber weil du halt damals gemerkt hast, das Training, dieses doch damals wirklich sehr, sehr harte, intensive Training, das bringt halt auch was. Und natürlich war der Marathon dann schon erst was letztendlich ja, wie soll ich sagen, dann auch die Pflicht war, um auch zu beweisen, dass du das Training gut gestaltet hattest, sozusagen. Und es war damals schon auch cool irgendwie. Aber ich weiß halt heutzutage, ich komme an die Leistung gar nicht mehr ran. Also ich kann, weil meine Hauptmotivation beim Marathon, das kann man jetzt gut finden oder nicht, war aber schon immer meine Bestzeit zu verbessern. Ist einfach so, ja. Es Und gibt ja, also sag mal so, wenn man in deinen Zeiten läuft, ja, dann ist das ja auch schon so ein bisschen der Sinn des Laufens dahinter. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich laufe trotzdem einfach mal just for fun, um einfach einen Marathon in London gelaufen zu sein. Das ist ja wirklich ja, schon, klar. du willst ja auch gewisse Zeiten erreichen, ja. Und ich glaube, hier bist du viel mehr im Reinen mit dir selber, sagst, du bist halt nicht mehr so, diese Zeiten interessiert eigentlich nicht mehr. Klar, du hast dein Ziel, dreistellig zu sein. Aber es geht halt wirklich eher so ums Dabeisein, es zu erreichen und also durchzuhalten, die 24 Stunden. Du hast ja jetzt auch keine Zeit, der du hinterherläufst. Es ist halt weniger Also, messbar. Ja, es ist weniger messbar, weil jeder Traillauf ja auch ein anderes Profil hat und somit kannst du nicht sagen, meine 100 Kilometer Bestzeit beim Traillaufen ist XY, weil das hängt immer von der Strecke selber ab. Und du hast halt eine andere, wie soll ich sagen, es ist ein anderes Abenteuer einfach. Du hast da noch eine ganz andere Erwartung an deinen Körper, eine andere Partnerschaft mit deinem Körper und deinem Kopf ja letztendlich auch, weil es einfach schon irgendwie dich schon nochmal anders mit dir selbst zusammenbringt. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wenn du 24 Stunden alleine mit dir selbst verbringst und mit so einer Aufgabe verbringst und unter den Verhältnissen auch verbringst und so weiter, dann bist du anders mit dir im Dialog, als das beispielsweise bei dem Marathon ist. Und das finde ich eine sehr interessante und auch sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen, weil es eine sehr, sehr intensive, natürlich auch längere Erfahrung ist. Und der sportliche Erfolg spielt da schon auch eine Rolle natürlich. Klar, es ist immer ein sportlicher Erfolg, aber es ist irgendwie auch mehr. Also es fühlt sich nach mehr an. Man hat irgendwie, ja, ich will es jetzt nicht zu stark übertreiben, aber man hat das Gefühl, man hat sich selber irgendwie oder mit sich selbst so ein richtiges Abenteuer erlebt. Und bei einem Marathon ist es halt einfach nur der sportliche Erfolg. Auch schön, fand ich auch toll, will ich auch nicht missen. Aber das ist jetzt einfach was ganz anderes. Das ist halt einfach eine andere Sportart, muss man einfach sagen. Ist ja auch so. Und fordert einen nicht weniger. Es hat auch, glaube ich, auch so ein bisschen was damit zu tun, dass du da auch viel mit dir selber bist. Das bist du ja beim Ja. Marathon selten. Also beim Marathon, dann siehst du den nächsten vor dir, siehst du, und da hänge ich mich mal dran oder da bleibe ich jetzt mal dran oder sonst was. Gell? Also gerade, ich meine, du läufst ja dann schon unter 3 Stunden deine Zeiten, also da bist du schon unter vielen Leuten, die auch eine gewisse Geschwindigkeit laufen, da bist du jetzt auch selten dann noch an viel langsameren, die überholt werden müssen. Außer du machst jetzt 2 Runden oder sowas, kann ja auch passieren. Aber es ist halt wirklich so, dass du sagst, da bin ich alleine. Du hast ja gesagt, du bist was stellenweise, du bist jetzt auch viel weniger Leute. Also es hat ja schon was Ja. Intimeres, als wenn du jetzt so ein Marathon läufst, wo wir letztens noch, ich überlege gerade, ob es die letzte Folge war, aber ich glaube nicht, wo wir letztens noch über Berliner Marathon gesprochen hatten, der so überfüllt ist. Und einfach, ja, und da fängt es dann halt an, dass der Spaß abnimmt und dass er so zu so einer Pflicht wird. Und hier hast du, ist es eher so familiär und man, ich glaube, da besinnt man sich auch noch eher auf die Leute, die da mitmachen, als jetzt die mitmachen, als Kunden zu sehen. Ich muss auch sagen, ich finde es mental nicht nur wegen der Länge wesentlich anstrengender und interessanter, sondern auch, weil du im Prinzip ja auf jeden Schritt achten musst. Also da war natürlich jetzt die Dunkelheit noch ein Aspekt, aber auch wenn du gerade technischere Trails hast, das war jetzt in dem Fall nur auf wenigen Passagen wirklich technisch, aber trotz allem musst du ja auf jeden Schritt achten. Gerade wenn viel Wurzel oder Felsen oder sowas sind, dann bist du ja ständig in Konzentration. Also ich meine, das hast du natürlich beim Trailrunning oder bei einem härteren Trailrunning Event oder auch im Training nicht so, dass du die Gedanken so abschweifen lassen kannst. Also das kann ich jetzt bei einem flachen Trail natürlich wesentlich oder auf der Straße wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt irgendwo in den Bergen unterwegs bin, weil da musst du dich halt einfach komplett auf den Lauf, auf den Schritt, auf die Koordination konzentrieren, weil wenn du da abknickst, dann war's das halt. Oder wenn du runterstürzt sowieso, da sei Gott vor, aber auch wenn du über ein Wurzelgewerk irgendwie stolperst oder so oder ausrutscht, dann kann es halt passieren, dass es das der letzte Schritt für das Rennen zumindest war oder für die Trainingseinheit war. Und das ist schon eine Geschichte. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich beim Trail Dorado irgendwie groß über bestimmte Dinge nachgedacht habe, weil ich da 24 Stunden Zeit habe. Weil da viele dann im Vorfeld gesagt haben, ja, jetzt hast du 24 Stunden Zeit nachzudenken. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also wirklich gar nicht. Ich habe da überhaupt nichts nachdenken können, sondern du hast dich im Prinzip einfach nur darauf konzentriert. Passt die Versorgung? Geht's dir gut? Und achte wirklich auf jeden Schritt, weil da muss einfach jeder Schritt sitzen und das ist natürlich schon nochmal eine andere Komponente des Laufens, die ich jetzt natürlich bei einem Stadtmarathon oder auch im Training für einen Stadtmarathon überhaupt nicht habe. Also im Gegenteil, bei der Bahn, meine Bahntrainingseinheiten, die habe ich ja deswegen geliebt, weil du im Prinzip da wirklich in anderen Sphären unterwegs warst. Ja, auch mental und den Gedanken und so weiter. Das war wunderbar. Ich würde es auch gern wieder mal machen. Aber das ist einfach was ganz anderes, als wenn du jetzt wirklich schauen musst, dass du die Schritte einfach richtig setzt und dann nichts passiert. Und das ist natürlich auch, ja, auch da lernt man ganz viel dabei und muss sich da auch entsprechend weiterentwickeln, klar. Ja, ich finde es interessant, aber also ich glaube, jeder, der mal ein Rennen gemacht hat, ich glaube, es ist auch egal, welches Rennen du machst. Also wenn du mit dem Rennen bist, bist du bei dir selber und konzentrierst dich auf dich, konzentrierst dich auf deinen Körper und da, also ich kann mir nicht so, keine Ahnung, einen Plan für nächste Woche, Essensplan für nächste Woche machen oder sowas. Das geht einfach nicht. Also Rennen, das ist Rennen, da konzentriert man sich einfach auch drauf. Also da zu sagen, ja, da hast du jetzt Zeit über den Sinn des Lebens. Es ist Essenz des Seins nachzudenken, das ist ja Quatsch. Also das ist ja, muss man schon sagen, ja, beim Rennen, egal ob es schnell oder langsam ist oder ob man viel Zeit hat, aber ich habe ja mit dem Zugspitz Ultra Trail, da habe ich ja auch gewisse Sachen und da bist du einfach ständig, was kommt als nächstes, da musst du da aufpassen, gerade wenn es technisch ist, ja, gerade wenn du im hochalpinen Gelände bist, da musst du, kann jeder Schritt, habe ich ja beim zweiten Mal erlebt, einmal nicht aufgepasst und dann lag ich lag ich und habe mir die Hand aufgeschert und das hat geblutet und dann, ja, das ist nicht so schön. Also da muss man schon immer bei sich selber sein, anstatt hier in irgendwelchen Sphären. Aber gut, Training ist wieder was anderes, aber okay. Ja. Ludwig, ich will es jetzt nicht mehr zu lang machen, weil wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde. Das wollte ich eigentlich für heute vermeiden. Das sollte eigentlich eine lockere Folge sein, aber hey, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir dazu zu hören. Wir hätten vielleicht ein bisschen früher damit anfangen können, aber ihr musstet so ein bisschen diesen Nonsens über Podcast und Serien ertragen. Aber wer, Ludwig, sag mir, wer schafft es, den Wu-Tang Clan zum Trail-Dorado zu bringen, außer dir? Gar nicht, ich glaube, dafür sind die zu bekifft. Nee, ich meine, welcher Podcast schafft das noch, den Wu-Tang Clan und den Trail-Dorado in einer Folge zu besprechen? Also Also bitte. das können natürlich nur wir und wir sind immer nüchtern, wie jeder weiß. Insofern, auch deswegen schaffen wir das nur. Ja, genau. Gut, Ludwig, dann danke ich dir für deine Zeit. Hat mir echt Spaß gemacht, dir dabei zuzuhören. Ja, Und absolut. gerade jetzt die letzten Minuten waren noch sehr intensiv. Weil ist mir echt aufgefallen beim Erzählen, wie happy du dabei gewirkt hast. Deswegen behalt dir das bei. Bin mal gespannt auf deine nächsten Projekte. Und beim nächsten Mal hatte Adrian bestimmt auch noch gewisse Fragen an dich, deswegen bezüglich. Sehr, sehr gut. Und jetzt geht es ja langsam in die Saisonplanung. Also vielleicht können wir irgendwann auch mal erzählen, wie es nächstes Jahr weitergeht, was ihr auch so vorhabt, was der Adrian vorhat. Da bin ich auch gespannt. Aber jetzt beenden wir die Folge, würde ich sagen. Genau, dann halte die Ohren steif. Ludwig, sehr vielen Dank und die letzten Worte gehören dir. Bis bald. Ja, ich sage einfach nur bis dann und ciao, ciao.